Wir brauchten früher keine große Reise. Wir wurden braun in Städten und auf dem Land. Doch heute sind die Braunen nur noch Weiße. Denn hier wird man ja nur noch tief gekühlt. Ja, früher gab's noch hitzefrei, das Heimat war schon auf im Mai. Wir machten Party mitten in der Nacht. Wir sind vor 10 nicht aufgestanden. Das abends noch immer braun. Wann wär's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher immer war. Ja, mit Sonnenschein von Juli bis September. Und nicht so nass und libierisch wie im letzten Jahr. Und was wir da für Hitzewellen hatten, Pulloverfabrikanten gingen ein. Da gab es bis zu 14 Grad im Schatten. Mussten schon mit mir sparsam sein. Die Sonne knallte ins Gesicht, da brauchte man den Fernseher nicht. Ein Hund war damals froh, wenn man ihn schor. Es war hier wie in Afrika, jeder machte FKK. Doch heute regnet's das ganze Jahr. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher immer war. Mit Sonnenschein von Juni bis September. Nicht so nass und so sibirisch im letzten Jahr. Lass die Sonne rein, lass die Sonne rein. Lass den Regen sein, lass den Regen sein. Lass den Regen sein.